Mündlicher Ausdruck, Aufgabe 3. In einem Orientierungskurs für ausländische Studierende sprechen Sie über das Thema Studieren in Deutschland. Ihre Dozentin, Frau Weiß, hat eine Grafik mitgebracht, die zeigt, wie sich der Anteil der ausländischen Studierenden entwickelt hat. Frau Weiß bittet Sie, diese Grafik zu beschreiben. Erklären Sie den anderen Kursteilnehmenden den Aufbau der Grafik. Fassen Sie dann die Informationen der Grafik zusammen. Könnten Sie uns bitte die Grafik kurz erklären und zusammenfassen?